Good morning, friends! Guten Morgen, Freunde! I hope you don't look at God the Father unless you're looking through Jesus. Ich hoffe, du schaust nicht Gott den Vater an, ohne ihn durch Jesus zu betrachten. Because otherwise you will see him with a veil, and that's you don't see good like that. Denn sonst wirst du ihn durch einen Schleier und somit nicht wirklich gut sehen. Look. Schau. Verse 26. Vers 26. And I will not need to ask the Father on your behalf. You'll ask him directly because of your new relationship with me. Und ich werde den Vater nicht in eurem Namen zu fragen brauchen, denn aufgrund eurer neuen Beziehung mit mir werdet ihr ihn direkt fragen. Wow. Wow. So now you have a direct relationship with the Father because of Jesus Christ. Jetzt hast du eine direkte Beziehung zum Vater wegen Jesus Christus. So you can bring your desires for him, live with him like a child before the Father. Du kannst ihm nun deine Wünsche unmittelbar sagen und mit ihm wie ein Kind mit seinem Vater leben. And now suddenly your desires will be granted to you because of Jesus, not because of you. Und plötzlich werden deine Sehnsüchte erfüllt werden, wegen Jesus, nicht wegen dir. You know, the more you understand how Jesus made everything possible. Je mehr du verstehst, dass Jesus alles möglich gemacht hat. And how only through Jesus we have direct access to the Father. Und dass wir nur durch Jesus direkten Zugang zum Vater haben. And only through what happened to the cross. Und alles nur durch das, was am Kreuz geschah. You can have your desires fulfilled by God himself. Kannst du deine Wünsche direkt von Gott selbst stillen lassen. That's when everything will begin to change. Dann beginnt sich alles zu verändern. Because of your new relationship with me. Wegen deiner neuen Beziehung mit Jesus. You see, they had a relationship with Jesus, but it was the wrong one. Sie hatten eine Beziehung mit Jesus, aber es war die falsche. What does that mean? Was bedeutet das? They saw Jesus as their rabbi. Sie sahen Jesus als ihren Rabbi. Remember, they did not see Jesus as the Son of the Living God. Denk daran, sie sahen Jesus nicht als den Sohn des lebendigen Gottes. Only one time Peter said that, and Jesus said, "Flesh and blood did not reveal this to you." Nur einmal sagte Petrus das, und Jesus erwiderte: Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. In other words, Peter, that's not what you figured out and that's not what you really believe. Mit anderen Worten, Petrus, das hast du nicht herausgefunden und es ist nicht, was du wirklich glaubst. That's a divine revelation at this very moment. Das ist eine göttliche Offenbarung in diesem Moment. You know, and we have to understand, wir müssen verstehen, that we cannot relate to Jesus in the old way. Dass wir mit Jesus nicht auf die alte Weise in Beziehung treten können. He's a good man. Er ist ein guter Mann. He's a prophet. Er ist ein Prophet. He's a wonderful, lovely man that loves me. Er ist ein wunderbarer, liebevoller Mann, der mich liebt. No, he sealed the new covenant and that's the new relationship we have to have. Nein, er hat den neuen Bund besiegelt und das ist die Beziehung, die wir zu ihm haben müssen. Oh, I love the next word. I don't even know if Daniel can translate it well into Portuguese. Oh, ich liebe den nächsten Vers, aber ich weiß nicht, ob Daniel ihn gut auf Portugiesisch übersetzen kann. For the Father tenderly loves you. Denn der Vater liebt euch zärtlich. He tenderly loves you because you love me and believe that I've come from God. Er liebt euch zärtlich, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Do you know, once we truly understand the tender love of the Father, wenn wir wirklich die zärtliche Liebe des Vaters begreifen, this will help us to overcome every single struggle of insecurity and rejection. Wird uns das helfen, jeden einzelnen Kampf mit Unsicherheit und Ablehnung zu überwinden. So many people struggle with the rejection. So viele Menschen kämpfen mit Ablehnung. You know, they're trying to go to a psychiatrist and psychologist and do some therapy. Sie gehen zu einem Psychologen und Psychiater und machen eine Therapie. And they think this is a solution. Und sie denken, das ist die Lösung. My father rejected me. My father didn't like me. I was unwanted. Mein Vater hat mich abgelehnt. Ich war nicht gewollt. And we blame everything that experience in the present on our past. Und wir schieben alles, was wir jetzt erleben, auf unsere Vergangenheit. But look, I always try to say this. Aber ich versuche immer zu sagen, the moment we come into Jesus Christ, we have a father that tenderly loves us. In dem Moment, in dem wir zu Jesus kommen, haben wir einen Vater, der uns zärtlich liebt. We don't only have a God that tenderly loves us, we have a Father that tenderly loves us. Wir haben nicht nur einen Gott, der uns auf zärtliche Weise liebt, wir haben einen Vater, der uns zärtlich liebt. Because so many Christians relate to God, but they can't relate to a tenderly loving Father. Denn so viele Christen treten in Beziehung zu Gott, aber sie können nicht in Beziehung zu einem zärtlich liebenden Vater treten. My dear friends, mein lieber Freund, if you cannot relate to a tenderly loving Father in heaven, wenn du nicht zu einem zärtlich liebenden Vater im Himmel in Beziehung treten kannst, you really need to overcome this. Dann musst du das wirklich überwinden. You need to say, Jesus, du solltest sagen, Jesus, I love you. Ich liebe dich. And I know that the Father loves me tenderly. Und ich weiß, dass der Vater mich zärtlich liebt. Show me what hinders me to relate to my tenderly loving Father. Zeig mir, was mich daran hindert, eine Beziehung mit meinem zärtlich liebenden Vater zu haben. And then you need to deal with that. Und dann arbeite daran. You know, and once you actually learn to do that, sobald du lernst, das zu tun, once you overcome the obstacles that stop you from relating to a tenderly loving Father, sobald du die Hindernisse überwindest, die dich von einer Beziehung mit deinem zärtlich liebenden Vater abhalten, then a lot of things in your life are going to change. Werden sich viele Dinge in deinem Leben verändern. So please, also bitte, go to the Holy Spirit and say, Holy Spirit, help me to get rid of everything that stops me. Geh zum Heiligen Geist und bitte ihn dir zu helfen, alles loszuwerden, was dich hindert. From experiencing the tender love of my Father. Die zärtliche Liebe des Vaters zu erleben. Many people will never experience this until they've forgiven their earthly father. Viele Menschen werden das nicht erleben, bis sie nicht ihrem irdischen Vater vergeben haben. So, I don't know if you had a problem with your earthly father and if you need to forgive or not. Ich weiß nicht, ob du Probleme mit deinem irdischen Vater hattest und ihm noch vergeben musst. I can't say that. Ich kann dir das nicht sagen. But I'm just saying it could be one of the problems. Ich sage einfach, dass es eines der Probleme sein könnte. Because many times we hold on to the pain of our past caused by our natural father. Denn oft halten wir an dem Schmerz aus der Vergangenheit fest, den unser natürlicher Vater verursacht hat. Now we project that into our heavenly father. Und projizieren ihn nun auf unseren Vater im Himmel. Now we can't experience his tender love. Jetzt können wir ihn nicht erleben und seine zärtliche Liebe nicht erfahren. My friend, open your heart. Mein Freund, öffne dein Herz. You have a tenderly loving father that is so desperate for you to experience him. Du hast einen zärtlich liebenden Vater, der solch ein Verlangen danach hat, dass du ihn erlebst. He wants you to feel that tender love. Er möchte, dass du seine zärtliche Liebe spürst. It makes him excited. Das begeistert ihn. So learn to relate to a tenderly loving father. Also lerne, mit einem zärtlich liebenden Vater in Beziehung zu leben. It'll make a huge difference. Das wird einen großen Unterschied machen. Thank you. I'll see you tomorrow. Danke, bis morgen.